İtişen. Guten Abend. Guten Abend. Ich heiße Mohamed Hamidi. Ich bin auf dieser Station als Assistentarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie einverstanden? Ja, ne klar, gerne. Zuerst stelle ich ein paar allgemeine Fragen. Und dann kommen wir zu Ihren allgemeinen aktuellen Beschwerden. Ist es in Ordnung? Ja, na klar. Legen Sie los. Ja. So, wie heißen Sie denn? Ich heiße Peter Müller. Peter Müller? Peter Müller. Okay, Herr Müller, könnten Sie bitte Vorname buchstabieren? Also P wie Paula, E wie Emil, T wie Theodor, E Ja. wie Emil und R wie Richard. Peter. Bitte, ha, okay, bitte. Bitte, Müller. Ja, okay, Herr Müller, wie alt sind Sie? Ich bin 48 Jahre alt. Acht und 48 Jahre alt. 78, 48, 40, 84. ha, 40, 40. Entschuldigung, weil die Stimme ist nicht sehr klar. Akustikproblem. Okay, und wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren am 16.8.1974. 17,8. 1974. Ja, okay, 470. Ja. Okay. Und wie groß sind Sie, Herr Müller? Ich bin 1,87 Meter groß und wiege 95 Kilo. Wie viel wiegen Sie bitte? Noch einmal, bitte. 95 Kilo. 95 Kilogramm. Okay. Okay. Okay, Herr Müller, was führt Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Also, ich habe seit ungefähr 2 bis 3 Wochen Ja. immer wieder mal ganz starke Oberbauchschmerzen. Wo genau sind die Schmerzen, bitte? Oberbauch, links, Also, die links, Schmerzen rechts, sind in der Mitte. also so mehr Mitte und Mitte. manchmal den Eindruck, die Schmerzen sind auch. Akustik, ich habe nicht verstanden. Sie haben gesagt, Sie haben wieder Oberbauchschmerzen in Mitte. Richtig? Also in der Mitte, ja, richtig. Oberbauchschmerzen, mehr mittig. Und manchmal strahlt der Schmerz auch in die rechte Schulter aus. Rechte Schulter. Okay. Und sind die Schmerzen langsam oder plötzlich aufgetreten? Also die kommen so allmählich, dann sind sie extrem stark und nach einer gewissen Zeit gehen die dann wieder weg. Allmählich. Ja. Okay. Und haben Sie bemerkt, ob ein Loser gibt, zum Beispiel nach Fettessen oder nach Bewegung? Sie meinen Auslöser für die Auslöser. Ja, okay. Also, ich habe irgendwie den Eindruck, dass es mit dem Essen zusammenhängt. Das fängt so ungefähr eine halbe Stunde bis eine Stunde später nach dem Essen an und ist dann so nach 2-3 Stunden am stärksten und dann wird es wieder weniger. Dann weniger. Nach Essen etwa halbe Stunde und sich verstärkt bis 3 Stunden und dann wieder weniger werden, ja? Ja? Richtig? Ja, richtig. Ja. Okay, gut. Okay, Herr Müller, haben Sie noch andere Beschwerden in diesem Bereich, zum Beispiel Druckgefühl, Vollgefühl? Also Brennen. Druck oder Völlegefühl? Nee, gar nicht. Das sind einfach diese extrem starken Schmerzen. Die halte ich nicht mehr aus. Deswegen bin ich zu Ihnen gekommen. Ja, okay. Okay, Herr Müller, ist Ihnen übel und haben Sie Erbrechen? Nee, erbrochen habe ich nicht und Übelkeit habe ich auch nicht. Okay. Haben Sie Fieber? Ich weiß nicht, ob ich Fieber habe, aber ich hatte den Eindruck, so in den letzten 2-3 Tagen nach dem Abend, dass ich vielleicht ein bisschen Temperatur gehabt habe. Aber ich habe nicht gemessen, vielleicht war es auch Fieber, ich weiß es nicht. Ja, ich verstehe. Sie denken, Sie haben Fieber, aber nicht gemessen. Ich weiß nicht, ob es Fieber war, aber ich hatte erhöhte Temperatur. Ja, okay, ich verstehe. Okay. Und der Schüttelfrost? Ja, vorgestern hatte ich den Eindruck, mir ist so ein bisschen kalt. Und das war nicht normal, kannte ich jetzt so nicht. Und auch da war eben die Temperatur auch ein bisschen hoch gewesen. Ich verstehe. Okay, Herr Müller, haben Sie Probleme mit Wasserlassen oder Stuhlgang? Nee, damit habe ich kein Problem. Okay. Haben Sie ähnliche Beschwerden irgendwann? Sie meinen, ob ich früher mal solche Beschwerden gehabt habe? Ja, früher hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Schon einmal? Nee, sowas hatte ich noch nie gehabt. Okay, das ist das erste Mal. Okay, okay, Herr Müller. Ich frage jetzt über Ihre Vorerkrankungen. Haben Sie chronische oder Vorerkrankungen? Ich meine zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck oder Schilddrüse, Hypofunktion? Nee, also mir ist da nichts bekannt. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Nein, Operationen habe ich keine gehabt bisher. Haben Sie Allergien gegen etwas? Allergien sind mir jetzt auch nicht bekannt, nein. Ja, das ist gut, ich freue mich. Und die Unverträglichkeit, sind Sie, also, haben Sie Unverträglichkeit? Meinen Sie generell oder gegen Medikamente? Generell Lebensmittel, Medikamente? Ja, also ich vertrage so Kaffee nicht, aber sonst geht es mir gut. Kaffee? Ja. Kaffee und Verträglichkeit? Ja. Okay. Sind Sie gegen Kindererkrankungen geimpft oder Corona geimpft? Gegen Corona, ja. gegen Kindererkrankungen, ja, in der Kindheit. Ich habe sie jetzt nicht mehr kontrolliert, aber meine Eltern haben mich mit Sicherheit impfen lassen. Sie haben geimpft, das verstehe, ja? Ja. Okay. Und gegen Corona auch? Ja, gegen Corona bin ich jetzt mittlerweile 4-mal geimpft. Ah, 4-mal, super, ja, sehr gut. Mhm. Sehr selten mit 4-mal, normalerweise 2-3-mal. Gut, sehr gut. Ja, vor 3 Wochen habe ich mich dann gegen die Omikron-Variante auch nochmal impfen lassen. Ah, super. Das ist sehr freundlich. Haben Sie schon in der letzten Zeit lange Reise im Ausland? 2 Jahre akustisch. Ich habe nicht verstanden. Hören Sie mir bitte? Ja, ich habe gefragt über die Reise, lange Reise in der letzten Zeit. Schön. Hören Sie mich? Ja, jetzt. Ich habe gefragt über die Reise. Hatten Sie in der letzten Zeit lange Reise? Nein. Seit der Pandemie, seit 2 Jahren war ich nicht im Ausland. Ja, okay. Okay, Herr Müller, bevor die weitere anamnestische Fragen zu stellen. Ich möchte noch eine Frage über die aktuelle Beschwerden. Wie ist die Schmerzintensität auf der Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichte und 10 sehr starke entspricht? Also wenn die Schmerzen am stärksten sind, würde ich so bei 6, 7 sagen. 6, 7. Okay. Ja, Herr Müller, haben Sie, pardon, nehmen Sie Medikamente regelmäßig oder bei Bedarf? Nein, ich habe jetzt nur in den letzten Tagen immer wieder mal Ibuprofen genommen, wegen der starken Schmerzen. Aber sonst bin ich kein Fan von Medikamenten. Okay, ich verstehe. Welche Dosierung? Das sind 400 Milligramm Tabletten, die man in der Apotheke bekommt. 100 Milligramm, okay. Rauchen Sie, Herr Müller? Nein, ich rauche nicht. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Alkohol ganz selten. Wenn ich mal eingeladen bin zu Geburtstagsfeiern oder irgendwelche Firmenfeiern, dann vielleicht mal, aber sonst nicht. Nur bei Feiertagen? Ja. Okay, gut. Und Herr Müller, nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich, es ist eine Routinefrage. Nehmen Sie Drogen? Drogen? Nee, damit habe ich nichts am Hut. Ja, das ist gut. Okay. Okay, Herr Müller, ich stelle ein paar Fragen über Familienanamnese. Leben Ihre Eltern noch? Ja, die sind noch am Leben. Ja, gut, super. Und leiden Sie an Erkrankungen? Ja, mein Vater hat mit Blutdruck zu kämpfen und die Blutfette sind wohl erhöht. Und meine Mutter, die hat einen Diabetes und Der Arzt hat dir wohl gesagt, dass sie auch Gallenstein hat. Mutter Diabetes und? Ja, Gallensteine. Ha, Gallensteine. Okay, Diabetes, wissen Sie, welche Typ? Eins oder zwei? Was ist der Unterschied? Das ist zwei verschiedene Typen Diabetes. Das ist Beziehung Insulin. Also sie bekommt Insulin, ich weiß aber nicht, ob das zwei oder eins ist. Das kann ich nicht sagen. Ich bin Laie. Insulin. Ja, okay. Ja, das bedeutet eins. Das weiß ich nicht. Ja, okay. Okay, Herr Müller, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Eine Tochter. Sind Sie gesund? Sie ist gesund, ja. Ja, super. Und haben Sie Geschwister? Haben Sie Geschwister? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Werkzeugmechaniker. Welcher Mechaniker? Ja, so ein Industrieberuf. Ich bin Metallberufler. Metallberufler. Ja. Und haben Sie Stress in der Arbeit oder in der Familie? Nö, kann ich nicht sagen. Sie leben mit Ihrer Familie, oder? Ja, ja, ich lebe mit meiner Familie, ja. Okay, Herr Müller, ich habe die wichtigsten Fragen gestellt. Haben Sie eine Frage an mich oder möchten Sie etwas hinzufügen? Nee, erstmal nicht. Sie sollen mir nur helfen, dafür bin ich da. Sagen Sie mir einfach, was ich habe und was man dagegen tun kann. Ja, natürlich. Wir sind da, Ihnen zu helfen. Aber es ist ein bisschen früher, genauer Anamnese zu sagen. Aber ich habe eine Verdachtsdiagnose. Vielleicht Sie haben Cholezystitis, das Gallenblätterentzündung. Aber natürlich, bevor das zu bestätigen, wir müssen ein paar Untersuchungen zu machen, körperliche Untersuchung, Blutabnahme und operative Untersuchung. Okay. Und dann wir noch einmal, ja? Wie lange wird es denn dauern? Naja, mindestens eine Stunde. Das hängt von unseren Kollegen in Radiologie Beteiligung. Und die Labor auch Untersuchung. Vielleicht mindestens eine Stunde bis zwei Stunden. Entschuldigung, was ist Radiologie? Das ist Röntgenabteilung. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Weil Sie brauchen Ultraschall durchführen. Okay. Ja, Abdomen-Ultraschall. Aha. Ja, und das dauert ungefähr 15 Minuten. Aber natürlich, wenn es gibt keine viele Patienten, die auch warten. Okay, alles klar. Nee, dann machen wir das doch. Ja, bitte. Na, dann nehmen Sie Platz in dem Wartezimmer. Ich komme gleich. Alles klar. Haben Kollegen und Kolleginnen noch andere Fragen? Habe ich etwas zu fragen? Bitte nochmal. Habe ich etwas vergessen zu fragen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich frage die Kollegen. Ja. Die Kollegen. Okay. Könnten Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher dumpf, stechend, kolikartig? Ja, genau. Ja. Brennend. Also kolikartig sind sie nicht. Ich würde das mehr so stechend bezeichnen. Kolikartig und stechend? Nicht kolikartig, stechend. Verstechend. Ja. Haben Sie Aufstoßen oder Säures Aufstoßen oder Sodbrennen? Sodbrennen, nee, habe ich auch nicht. Sie haben gesagt, die Schmerzen sind meistens mit dem Essen anfangen und drei Stunden. Sind die Schmerzen abhängig davon, ob sie sitzen, stehen, liegen oder bewegungsabhängig Schmerzen haben? Nein, die sind nicht bewegungsabhängig und auch nicht lageabhängig. Okay. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Stuhlveränderungen oder Wasserlassenveränderungen? Ja, ich habe gesagt. Wie meinen Sie das? Zum Beispiel glänzende oder was Stuhl bemerkt? Also die Schmerz, die Stuhlkonsistenz meinen ja, Sie? Ja, Stuhlkonsistenz. Nee, da habe ich nichts Auffälliges gesehen. Das ist weder glänzend, noch ist die Farbe dunkel und schon gar nicht schwarz. Okay, danke schön. Das war's. Noch andere Fragen, Kolleginnen? Können wir anfangen, Arsatzgespräch, Mohammed? Nur eine Minute, bitte. Nur eine Minute. Guten Abend, Herr Oberarzt. Guten Abend. Ich würde Ihnen gerne einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ja. Ja, na klar, gerne. Ja, danke. Sein Name ist Bita Mulla, 48 Jahre alt und zwar geboren am 6. August 1974, 1,87 Meter groß und wiegt 95 Kilogramm. Der sich heute bei uns wegen seit 2-3 Wochen bestehender stechender Schmerzen vorstellte. Der Patient berichtete, dass die Schmerzen postprandial seien. Die halbe Stunde nach Essen beginnen wurden. Anfangen. Und nach 2-3 Stunden wieder weg wurden. Abklingen. abklingen, sagt man. Abklingen. Mhm. Ja. Abklingen. Ja, und der Patient klagte, dass die Schmerzintensität 6, 7 von 10 auf der Schmerzskala entspreche. Mhm. Die Frage nach Obelkeit und Ersprechen wurde verneint. Mhm. Auch sowie die Frage nach Fieber. Der Patient gab an, dass auch Fiebergefühl und Schüttelfrost gehabt habe. Mhm. Ja. Er sagte, dass diese Beschwerden insbesondere nach Fette essen. Die Frage nach Wasserlassen und Stuhlgangveränderung wurden verneint. Mhm. Auch die Frage nach Vorerkrankungen und OPs auch wurden verneint. Mhm. Herr Müller, ja? Ja, ja, Herr, nee, ziehen Sie weiter. Ja, okay. Herr Müller habe keine Allergien. Er hat Kaffeeunverträglichkeit. Die Impfstatus ist vollständig. Er ist 3-4 Mal gegen Covid-19 geimpft. Er hat keine lange Reise in der letzten Zeit. Herr Müller nehme keine regelmäßigen Medikamente, bis auf bei Bedarf Ibuprofen für die letzten Beschwerden. Er hat Ibuprofen 400 Milligramm eingenommen. Einige Mal. Herr Müller raucht nicht. Er trinkt Alkohol sehr selten, nur bei Feiertagen. Nicht Feiertage, sondern bei Feiern, also bei Feieranlässen, sagt man. Besondere Anlässe, bei irgendwelchen Feiern oder bei besonderen Anlässen, keine Feiertage. Okay. Bei Feiern oder besondere Anlässe. Anlässen. Ja. Anlass, besondere Anlass, Anlässen. Anlassen oder Anlässen? Anlass und Mehrzahl sind Anlässe. Ah, mit A Umlaut, okay. Ja, ich verstehe. Drogenkonsum wurde verneint. Die vegetative Anamnese ergab eine arterielle Hypertonie bei Vater und Hypercholesterämie. Bei Mutter ist bekannt Diabetes mellitus Typ 1 und Bei ihr wurde Cholezystektomie durchgeführt. Richtig? Bei wem? Richtig? Bei der Mutter, Cholezystektomie? Nein. Gallenstein, Sie haben gesagt? Gallenstein, aber Gallenstein leidet. Ohne Operation. Nur Gallensteine muss entfernt werden. Nein. Nur Gallensteine. Von Operation hat keiner was gesprochen. Ah, die Mutter leidet an Cholelithiasis. Ja, sie hat Gallensteine. Ob das Cholelithiasis oder Cholezystolithiasis, wissen wir nicht genau. Nur Gallensteine. Ja, okay. Die Mutter leidet an Cholezystolithiasis. Ja, Herr Müller ist verheiratet und hat eine gesunde Tochter. Er ist mit der Berufler von Beruf. Ja, ja, richtig. Er hat keinen Stress bei Arbeit oder bei der Familie. Nicht bei der Familie, man sagt bei der Arbeit oder in der Familie. Ne? In der Familie. Bei der Arbeit? Ja. In der Familie. Aber in der Familie. In der Familie. Ja. Ja, ich kann sagen, auch er hat voll orientierten Zustand und er ist in guter Ernährungszustand. Ja, meine Verdachtsdiagnose auf diesen anamnestischen Angabe gehe ich von Cholezystitis aus. Als Differentialdiagnose kommen in Betracht Cholelithiasis, Hepatitis, Pankreatitis, ja, sehr gut. Pankreatitis, sehr gut. Gastritis. Und vielleicht auch Colitis oder Enterocolitis. Ja, und eines dürfen Sie im Oberbauch nie vergessen. Coronarsyndrom? Ja, sehr gut. Also Hinterwandinfarkt, ne? Ja. Ja, das darf man nie vergessen, wenn jemand Oberbauchschmerzen angibt. Ja, okay. Gut, okay. Was machen wir jetzt mit ihm? Ja, zur weiteren Abklärung empfehle ich korvarische Untersuchung, Inspektion. Ja. Ich gucke die Augen, Sklera, ob es Ekterus gibt. Ja, sehr gut. Hat er nicht? Er hat keinen Ekterus. Kein Ekterus. Das bedeutet, es gibt keine Steine in dem Cholewagen. Gallengängen. Aber das können Sie so nicht sagen. Ne? Sie können nur sagen, der hat keine Abflussstörung momentan, aber der kann trotzdem Steine haben. Ah, ja, ja. Vielleicht nicht total Verschluss. Ja. Ja, und auch wir Morphe-Symptom durch Versuche oder suchen oder durchführen. Ja. Ja. Wahrscheinlich hier ist positiv Morphe-Syndrom. Ja. Symptom. Kann sein, ja. Ja, kann und sein, auch, ja. Wir Palpation durchführen, um Organmegalie zu gucken. Hepatomegalie oder Splenomegalie. Ja, ja. Ist okay, aber Sie haben ihn untersucht und die Leber scheint jetzt nicht vergrößert zu sein. Und Sie haben jetzt auch nichts Besonderes getastet, außer dass, wenn Sie den Oberbauch reindrücken, dass es ihm schon wehtut. Ja, Morphe-Symptom, ja, das ist das sogenannte Morphe-Symptom. Ja, muss man sagen, kann man sagen, muss aber nicht unbedingt sein. Sie haben es jetzt gemacht, Sie haben ihn klinisch untersucht und Sie merken, das tut ihm da im Oberbauch schon weh, wenn Sie da reindrücken. Was machen Sie denn als nächstes? Ich meine, Sie haben ihn jetzt untersucht und als nächstes käme dann was? Wir Blutabnahme, sehr gut. Entzündung Parameter, C-reaktive Protein, Blutsedimentation, Geschwindigkeit, Luftzytose, Und kleines Blutbild, allgemeine Blut. Warum? Warum kleines Blutbild? Warum? Das ist Routine Blutentzündung. Wahrscheinlich wir brauchen Operation. Auch gucken, ob Hämoglobin Anämie gibt es oder nicht. Okay. Okay. Ja, man kann auch ein größeres machen. Ein großes Blutbild bedeutet ja nur, dass Sie ein Differentialblutbild machen, um zu sehen, woraus die Leukozyten bestehen, wenn die erhöht sind. Ja. Aha, aber ja, viral, gut. Bakterien. Ja. Ja. Sie haben jetzt Labor abgenommen und Sie sehen, sein CRP ist erhöht. C-reaktives Protein ist erhöht und der hat auch eine Leukozytose. Also Leukozyten so bei 15.000. Und, ja. Das CRP ist bei 22, wenn man einen Normalwert so bis 0,5 hat. Ja, das wir auch bestätigen, wir Abdominal Ultraschall Pure. Ja. Ja, Gallbladder, Bläser zu beurteilen. Ja. Ob es gibt Cholezystitis oder Cholezystitis mit Cholelithiasis. Ja. Und ich weiß nicht, Choledokus, wir sagen Choledokus. Ja, Choledocholithiasis, sagt man. Choledocholithiasis. Ja, ja, und auch für die andere Organe wie Leber und Pankreas. Pankreatitis zu ausschließen. Auszuschließen. Ausschließen, ja. Ja, also Sie haben ja Blut abgenommen und ob der eine Pankreatitis hat oder nicht, können Sie ja ganz einfach an den Blutwerten meistens erkennen. Ja, der hat eine normale Amylase und eine Lipase, die normal ist. Und dann können Sie, Amylase, Lipase sind normal. Also Sie können dann von vornherein sagen, der hat keine Pankreatitis. Aha, ja, bei Laborwerten. Ja. Und was Sie aber sehen ist, dass so die GOT und die Gamma-GT so ein bisschen erhöht sind, aber nicht sehr viel, sondern ein bisschen erhöht sind. Ja, vielleicht das ist als Leberreaktion wegen... Sehr gut. Sehr gut. Aber jetzt haben wir im Labor gesehen, der Mann oder dieser Mensch hat eine Infektion irgendwo. Mehr können wir erstmal nicht sagen. Und klinisch haben Sie einen Schmerz im Oberbauch. So, jetzt müssen Sie aber weitermachen. Jetzt müssen Sie gucken, um ganz sicher zu gehen, wo der Fokus ist, machen Sie, wie Sie gesagt haben, einen Ultraschall vom Bauch. Das wäre der nächste Schritt. Ja. Ja. Und wenn jemand eine Cholezystitis hat, was sehen Sie denn da? Was sehen Sie denn im Ultraschall? Es gibt Ödeme in dem Gallbladerwand. Ja, Gallenblasenwand, sagt man im Deutschen. Ja. Gallenblase. Gallenblasenwand, Ödem. Ich weiß nicht auf Deutsch, aber hypoechoische. Echoarme Schall, ja. Echoarme Schall, auch vergrößert Gallenblase. Ja, eine vergrößerte Gallenblase, sehr gut. Ja, und eventuell erweiterte Blase. Gänge. Ja, das kann sein, wenn da eine Abflussstörung da ist. Ja, sehr gut. Aber im Deutschen gibt es einen ganz bestimmten... Ja? Ja, sagen Sie, was Sie sagen wollen. Ich möchte sagen, auch Ödeme in dem Fettgewebe rund die Gallbläse. Ja, das kann auch sein, richtig. Ja, aber manchmal, was die minimale Freie Flüssigkeit um die Gallenblase herum, manchmal, ganz diskret, ja. Ja. Aber für die Gallenblase gibt es im Deutschen einen Begriff, ja, da sagt man eine Dreischichtung der Gallenblasenwand. Dreischichtung, ja. Ja, Dreischichtigkeit, oder dass die Gallenblasenwand, wenn man die anguckt, erstens verdickt ist, die Wand ist dicker als normal. Und zweitens, wenn man sich die Gallenblasenwand anguckt, dann sieht man so drei Schichten. Das ist das Gleiche, was Sie eben gesagt haben. Also Ödembildung und die eigentliche Wand und dann eben die äußere Schicht. Aber die kommt sehr, sehr stark im Echo dann zum Tragen als Zeichen einer akuten Entzündung. Ne? Ja. Und wie Sie es gesagt haben, diese freie Flüssigkeit im Gallenblasenbett um die Gallenblase herum und manchmal auch so ein Ödem um die Gallenblase als Reaktion. Ne? Ja. Gut. Jetzt noch eine letzte Frage. In anderen Ländern machen vielleicht Radiologen den Ultraschall, aber hier in Deutschland macht das der Gastroenterologe oder der Internist. Aha. Ja. Nicht zum Radiologen schicken. Die Radiologen sind hier nicht die Spezialisten für Ultraschall. Sowas dürfen Sie in der Prüfung nicht sagen. Sie rufen entweder den Gastroenterologen konsiliarisch dazu oder aber, wenn Sie selber Internist sind, versuchen Sie selber mit dem Ultraschall drauf zu gucken, aber nicht zum Radiologen schicken. Ne? Ja, okay, ich verstehe. Ja, und noch eine Korrektur, ob die Mutter von dem Patienten einen Typ 1 Diabetes hatte, wissen wir nicht. Ne? Insulin bedeutet nicht immer Typ 1 Diabetes. Man sagt mittlerweile insulinpflichtiger Diabetes, ob Typ 1, Typ 2 oder Typ 3, wissen wir momentan nicht. Das muss man genau erfragen, sonst macht man einen großen Fehler. Da müssen Sie aufpassen. Wir sagen Insulin? Insulinpflichtiger Diabetes. Pflichtiger. Ja. Ja. Mhm. Insulinpflichtiger Diabetes mellitus. Ne? Okay. Gut. Und jetzt haben Sie gesehen, der Mann hat eine akute Cholezystitis. Was machen wir jetzt mit dem? Sollte sich meine Verdachtsdiagnose akute Cholezystitis bestätigen, schlage ich folgende therapeutische Maßnahmen. Stationäre Behandlung. Ja, sehr gut. Essen-Karenz. Ja. Und intravenöse Flüssigkeit. Ja, sehr gut. Was noch? Antibiotika. Antibiotika, Analgetika natürlich. Ja, sehr gut. Was geben Sie als Antibiotikum? Was geben Sie für ein Antibiotikum? Wir geben Kombinationen von Aerobik und Anaerobik. Ich weiß nicht, auf Deutsch aerobische. Ja. Aerobische und aerobische. Ja, richtig, aber welche Medikamente sind das, was Sie da so geben? Sie sollten auch schon mit Namen nennen. Ne? Ja, mit Metronidazol geben, Metronidazol. Sehr gut. Und das Cephalosporinen auch, für positive und negative Bakterien. Sehr gut. Also die Kombination ist schon korrekt. Ja, Sie sollten sich allerdings noch mal genauer angucken, welche Cephalosporine man da gibt. Man gibt da meistens immer die Drittgenerations-Cephalosporine. Man kann aber auch Peptaz geben mittlerweile, ja, damit man sehr breit das Ganze. Ja. Und ja. Aber das ist nicht sehr voll. Ciprofloxacin kann man eventuell als Alternative für Metronidazol geben. Aber wie gesagt, üblicherweise gibt man Metronidazol kombiniert mit Drittgenerationscephalosporin oder Piperacillin Tazobactam. Das ist das, was man so wissen muss. Ne? Ja. Und was macht man mit dem dann sonst? Und was wir noch vergessen haben, im Ultraschall haben Sie nicht nur eben eine auffällige Gallenblase gesehen, Sie haben auch gesehen, in der Gallenblase sind auch Konkremente. Ja, nach dem akuten Phase, wir operative Behandlung vorschlagen. Ja, sehr gut. Ja. Aber entscheiden Sie, ob die Operation erfolgt oder nicht? Noch einmal bitte, ich habe nicht verstanden die Frage. Wer entscheidet, ob eine Operation gemacht wird oder nicht? Vielleicht die Ultraschall-Ergebnisse, ob die, diese nein. Steine... Nein. Herr Kollege, Sie müssen den Chirurgen dazu rufen. Ja? Wenn Sie eine akute Cholezystitis... Ja, Sie müssen chirurgisches Konsil anfordern, weil der muss nämlich die Indikation für eine Operation sehen und der wird Ihnen dann sagen, wie es weitergeht. Aber gewöhnlich sagen die, eine akute Gallenblase wird nicht operiert. Erst muss die Entzündung abklingen und ja, dann holen sie aber die Gallenblase raus, weil solange der Mann diese Steine drin hat, die als Ursache für die Gallenblasenentzündung wahrscheinlich sind, muss die Gallenblase entfernt werden. Aber das muss der Chirurg sagen. Und dann sagen die dann auch, wann das Ganze erfolgen soll. Was weiß ich, 3 Wochen später oder 4 Wochen später. Ne? Ja, das haben Sie super gemacht. Das haben Sie gut, super gemacht. Schönen Abend. Das haben Sie super gemacht. Danke. Gut. Alles klar.